Von draußen wurde die Barackentür geöffnet und Woschew erblickte den nächtlichen Schnitter mit einem Teekessel. Auf dem Hof brannte ein Herd und das Teewasser kochte schon. Die Aufstehenszeit war vorüber, jetzt hieß es Nahrung zu sich nehmen für den arbeitsreichen Tag. An der Bretterwand hing eine Bauernuhr, geduldig tickend dank der Schwerkraft ihres toten Gewichts. Das Antlitz des Mechanismus trug eine rosa Blume, die jedem, der nach der Zeit sah, Trost spendete. Die Arbeiter nahmen an den Längsseiten des Tisches Platz. Der Schnitter, der hier die Frauenarbeit verrichtete, gab jedem eine Scheibe Brot, dazu ein Stück kaltes Fleisch vom Vortage. Die Arbeiter aßen mit Bedacht. Die Nahrungsaufnahme bedeutete ihnen Notwendigkeit, nicht Genuss. Obwohl sie doch im Besitz des Lebenssinns waren, was dem ewigen Glück gleichkam, wirkten ihre Gesichter mürrisch und elend. Und statt Lebensgewissheit spiegelten sie Entbehrung. Mit dem Eifer ersterbender Hoffnung, mit der Angst vor dem Verlust beobachtete Woschew die verhärmten Existenzen, die es fertig brachten, die Wahrheit ohne jeden Jubel in sich zu verschließen. Er war dankbar, dass die Wahrheit auf der Welt eine Heimstatt gefunden hatte, im greifbar nahen Körper eines Menschen, mit dem er reden konnte. Man brauchte also nur die Nähe dieses Menschen zu suchen, um dem Leben gegenüber ebenso geduldig und leistungsstark zu werden. »Komm und iss mit uns«, wurde Woschew eingeladen. Woschew stand auf, und obwohl er noch kein volles Vertrauen in die Allgemeingültigkeit der Weltbestimmung gefasst hatte, setzte er sich, um zu essen, in Schüchternheit und Kümmernis. »Was bist du so verdrießlich?« fragten ihn die anderen. »Nun gut«, antwortete Woschew, »von jetzt an will auch ich den Daseinsstoff mehren.« Zu den Zeiten, wo ihn Zweifel an der Richtigkeit des Lebens heimsuchten, konnte er nie ruhig essen, da das Sehnsuchtsgefühl ihm die Brust einengte. Jetzt aber aß er gelassen, so dass der Aktivste unter den Arbeitern, Genosse Safronow, nach der Mahlzeit verkündete, Woschew käme wohl doch für die Arbeit in Frage, denn Menschen seien heutzutage ebenso rar wie Materialien. Tag für Tag durchstreife der Gewerkschaftsbevollmächtigte die Umgebung der Stadt und sonstige einsame Gegenden in der Hoffnung, erwerbslose Vagabunden aufzusammeln und zu regulären Werktätigen umzuformieren. Doch nur selten bringe er jemanden angeschleppt. Das gesamte Volk stehe ja bereits im Arbeitsleben. Nach dem Essen erhob sich Woschew, während die anderen noch sitzen blieben. »Was stehst du schon auf?« fragte Safronow. »Im Sitzen fällt es mir noch schwerer, meine Gedanken abzuwickeln. Ich stehe lieber.« »Dann bleib eben stehen. Du bist wohl von der Intelligenz. Die will bloß rumsitzen und grübeln.« »Früher, als ich noch ohne Bewusstsein war, habe ich von meiner Hände Arbeit gelebt. Erst später habe ich im Leben keine Bestimmung mehr gesehen und die Kräfte haben mich verlassen.« Der Baracke näherte sich eine Musikkapelle, die von ihr intonierte Melodie war betont lebensfroh, aber bar jeden Ideengehalts. Dennoch enthielt sie eine jubelhafte Verheißung, die Woschews Körper in einen klirrenden Freudenzustand versetzte. Die unerwartet einsetzenden, erregenden Klänge riefen das Gewissen an. Sie mahnten, sorgsam mit der Lebensspanne umzugehen, die Weiten der Hoffnung bis zu ihrem Ende zu durchmessen und zu ihr zu gelangen, um zum Ursprung des betörenden Gesanges zu finden und im Angesicht des Todes nicht die Eitelkeit des Seins in einem letzten Verzweiflungsausbruch beweinen zu müssen. Die Musik brach ab und das Leben senkte sich wieder in gewohnter Schwere hernieder. Jetzt betrat der Gewerkschaftsbevollmächtigte, den Woschew bereits kannte, das Arbeiterquartier und bat das Artel, durch die Altstadt zu ziehen, damit die Arbeiter die Bedeutung des Aufbauwerkes begriffen, das sie anschließend auf dem freigemähten Anger in Angriff zu nehmen hätten. Die Arbeiter kamen aus der Baracke und blieben verlegen vor den Musikern stehen. Safronow hüstelte gekünstelt, beschämt durch die gesellschaftliche Ehre, die ihm hier in Form von Musik zuteil wurde. Der Erdarbeiter Tschiklin sah den Musiker mit erwartungsvollem Staunen an. Er war sich keiner Verdienste bewusst, hätte aber zu gern den Siegesmarsch ein zweites Mal gehört und freute sich im Stillen darauf. Der Gewerkschaftsbevollmächtigte hatte vor lauter Tatendrang und Fürsorgebereitschaft das Gefühl für die eigene Existenz verloren. Es war auch besser so für ihn. Das unermüdliche Zusammenschweißen der Massen, die rastlose Organisation der zweckdienlichen Arbeitervergnügen ließen ihm keine Zeit, den Zerstreuungen eines Privatlebens nachzugehen. Er magerte ab und schlief des Nachts bleiern. Hätte der Bevollmächtigte seine Arbeitshektik einen Augenblick gedrosselt, so wäre ihm der Mangel an häuslichem Wohlstand aufgefallen, den er seiner Familie zumutete, und nachts im Bett seinen Körper abtastend, hätte er sich davon überzeugt, wie geschrumpft und gealtert dieser war. Dann wäre ihm das Unwürdige seiner Existenz bewusst geworden, die ihm andere mit 2% Abzug von ihrem mühsam erschufteten Lohn ermöglichten. Mit einem Ungestüm, das vom fiebrigen Verlangen zeugte, den Werktätigen zu dienen, trat der Bevollmächtigte nach vorn, um den qualifizierten Arbeitern die Zerstückelung der Stadt durch eigenbrötlerische Wohnkomplexe vor Augen zu führen, damit sie den Bau jenes vorerst einzigen Gebäudes in Angriff nehmen, in dem das gesamte hiesige Proletariat Unterkunft finden sollte. Dieses Gemeinschaftshaus würde sich über alle Wohnkomplexe und Höfe erheben, die winzigen Einzelbesitzhäuser hingegen würden verwaist dastehen, überwuchert von undurchdringlicher Pflanzenwelt, und die siechen Menschen einer vergessenen Zeit würden dort von selbst das Atmen einstellen. Zur Baracke kamen auch einige Maurer von 2 Fabrikbaustellen. Der Gewerkschaftsbevollmächtigte spürte, wie sich sein innerstes Federn spannte, gleich musste der Umzug der Bauschaffenden beginnen, schon hoben die Musiker ihre blechernen Gerätschaften an die Lippen, doch das Arbeiterartel stand nach wie vor in Grüppchen verstreut und ließ jede Marschbereitschaft vermissen. Safronow entging nicht, dass die Begeisterung auf den Gesichtern der Musiker nur geschauspielert war, und er erkannte darin eine Herabwürdigung der Musik, die ihn schmerzte. »Wer hat sich diesen Zirkus ausgedacht? Wo sollen wir denn hinmarschieren? Als ob wir das nicht alles schon gesehen haben!« Der Bevollmächtigte verlor die Kontrolle über seine hingebungsvolle Miene, seine Seele wallte auf, wie stets, wenn er sich gekränkt sah. »Genosse Safronow, das Bezirksgewerkschaftskomitee wollte eurem vorne liegenden Musterartel die Kläglichkeit des Alten zeigen, die verschiedenartigsten Elendsquartiere und trostlosen Zustände und einen Friedhof, auf dem Proletarier ruhen, die vor der Revolution verschieden sind, ohne das Glück noch zu erleben. Damit ihr seht, wie morsch diese Stadt inmitten der Weiten unseres Landes dasteht, damit ihr begreift, warum wir jenes proletarische Gemeinschaftshaus brauchen, das ihr erbauen werdet.« »Hör endlich auf, für uns zu Liebe dienen«, widersprach Safronow, »als ob wir nicht die kleinen Villen gesehen hätten, wo die maßgebenden Leute wohnen. Lass deine Musiker vor Pionierkindern spielen. Wir bringen das Haus auch so zustande, nur mit unserem Bewusstsein.« »Soll das heißen, dass ich ein Liebediener bin?« kam dem Bevollmächtigten ein schrecklicher Verdacht. »Wir haben in unserer Gewerkschaftsleitung schon einen Schönfärber. Und ich bin nun also der Liebediener.« Zutiefst verwundert zog sich der Bevollmächtigte in sein Gewerkschaftshaus zurück, gefolgt vom gesamten Musikorchester. Auf dem gemähten Anger roch es nach verwesendem Gras und nach feuchtnackter Erde, wodurch die Wehmut des Lebensganzen und die Vergeblichkeit menschlicher Sehnsucht noch fühlbarer wurden. Man gab Woschew einen Spaten, er packte ihn, als gelte es mit seiner Hilfe, die Wahrheit dem Erdenstaube zu entreißen. Woschew war bereit, seine Aussonderung vom Lebenssinn hinzunehmen, wenn er diesen wenigstens im Körperstoff eines anderen, in seiner Nähe befindlichen Menschen anträfe. Um in den Genuss der Nähe dieses Menschen zu gelangen, wollte Woschew sogar seinen schwächlichen, von Nachdenken und Sinnverlust zermürbten Organismus der Arbeitsmarter aussetzen. Ein Ingenieur stand auf dem Anger, nicht alt an Jahren, aber der Zählweise der Natur zufolge schon ergraut. Für ihn war die ganze Welt etwas dinglich Totes, das er nach denjenigen Partien beurteilte, die er bereits technisch modifiziert hatte. Die Welt unterwarf sich seinem scharfen, erfindungsreichen Intellekt, dem nur durch die Unzulänglichkeit der Natur Grenzen gesetzt waren. Das Material erlag regelmäßig der Genauigkeit und Ausdauer des Technikers, folglich war es tot und leer. Der Mensch aber lebte inmitten der armseligen Materie und besaß doch Leben und Würde. Deshalb hatte der Ingenieur stets ein höfliches Lächeln für die Arbeiter übrig. Woschew sah, dass der Ingenieur rosa Wangen hatte, was jedoch nicht von Wohlgenährtheit kam, sondern vom heftig pulsierenden Herzen. Und es gefiel Woschew, dass diesem Menschen das Herz so leidenschaftlich schlug. Der Ingenieur sagte Tschiklin, er habe die Schachtarbeit berechnet und das Baugrubengelände in Abschnitte unterteilt, er zeigte auf die eingeschlagenen Pflöcke, man könne also beginnen. Tschiklin hörte den Ingenieur aufmerksam an, unterzog jedoch die Vermessung seiner eigenen, sich auf Augenmaß und Erfahrung stützenden Kontrolle. Er war bei den Erdarbeiten Brigadier und Ausschachtungen waren seine Spezialität. Wenn das Fundament an die Reihe käme, würde sich Tschiklin Safronow unterordnen. »Zu wenig Arbeitskräfte«, sagte Tschiklin. »Das wird keine Arbeit, sondern eine schleichende Krankheit. Die Zeit macht uns den ganzen Zweck zunichte. Das Arbeitsamt hat uns 50 Mann versprochen. Dabei habe ich 100 angefordert. Aber verantwortlich für die Ausschachtung sind Sie und ich, Sie als Vorarbeiterbrigade. Wir machen nicht die Vorarbeiter. Lieber bringen wir die anderen auf unser Tempo. Hauptsache, es sind genug Leute da.« Und sogleich hieb Tschiklin seinen Spaten in die weiche Krume, das Gesicht gleichmütig sinnend, aber unablenkbar zu Boden gewandt. Auch Woschew begann seine Kraft, dem Spaten anvertrauend, die Erde aufzuwühlen. In diesem Augenblick hielt er es für möglich, dass Kinder heranwüchsen, welche die Lebensfreude zu ihrer Idee machen könnten, und dass in jenem festgefügten Haus die Zukunftsmenschen endlich Frieden finden würden, um aus hohen Fenstern auf eine weiträumige, lockende Welt hinabzuschauen. Jetzt hatte Woschew schon tausende von Grashalmen, Würzelchen und die winzigen Schlupflöcher des emsigen Kleingetiers vernichtet und war zur unbehaglichen Kompaktheit des Lehmgrundes vorgestoßen. Doch Tschiklin kam ihm zu Hilfe. Er hatte den Spaten beiseite gestellt und schlug mit der Brechstange auf die tieflagernde, zusammengepresste Bodenformation ein. Dass er eine urzeitliche Naturgliederung zerstörte, dies zu begreifen, war Tschiklin nicht gegeben. In der Erkenntnis, dass die Arbeitskräfte nicht ausreichten, hieb Tschiklin hastig auf den Urboden ein, bemüht, den ins Tote zielenden Schlägen seine Lebenskraft mitzuteilen. Das Herz schlug gleichmäßig wie immer, am zäh ausharrenden Rücken zehrte der Schweiß, denn Tschiklin hatte keine Fettreserven unter der Haut, seine alternden Adern, Sehnen, Eingeweide lagen unmittelbar unter der Körperoberfläche. Er nahm seine Umwelt unbewusst und planlos, aber mit Genauigkeit wahr. Früher einmal war er jünger gewesen und die Mädchen hatten ihn geliebt. Sein starker, ziellos in alle Richtungen strebender, sich niemals verausgabender, hingabebereiter Körper weckte ihr Verlangen. Viele suchten damals bei ihm Schutz, Frieden und verlässliche Wärme, er aber in seiner Gier nach starken Empfindungen wollte zu viele beschützen. Und am Ende verließen ihn Frauen und Freunde aus Eifersucht. Da ging Tschiklin des Nachts, von Unruhe erfasst, auf den Markt, warf Buden und Stände um oder schleppte sie weit fort, wofür er im Gefängnis schmachten und an Kirschsommerabenden wehmutsvolle Häftlingslieder singen durfte. Gegen Mittag förderte Woschews Grabeeifer immer weniger Boden zutage. Er war es leid, in der Erde zu wühlen und blieb hinter dem Artel zurück. Nur ein dürrer Arbeiter schaffte noch weniger als er. Dieser, das absolute Schlusslicht bildende Mensch, war finster und von erbärmlicher Gestalt. Von seinem trüben, spärlich umfusselten Gesicht troff unablässig der Schweiß der Erschöpfung in den Lehm. Jedes Mal, wenn eine neue Bodenportion über den Rand der Baugrube befördert hatte, musste er lange und qualvoll husten, um sich von seinem Auswurf zu befreien. Anschließend verharrte er reglos mit geschlossenen Augen, als wollte er in Schlaf fallen. »Kaslow«, rief Safronow herüber, »ist er schon wieder schwarz vor Augen?« Schon wieder, antwortete Kaslow mit bleicher Kinderstimme. Du gibst so oft deiner Lust nach, sagte Savronow. Von jetzt an schläfst du auf dem Tisch unter der Lampe, da wirst du still liegen, weil du dich vor den anderen schämst. Kaslow sah Savronow mit geröteten Gallertaugen an und antwortete nicht, abgestumpft durch die Erschöpfung. Was wollte er von dir? Fragte Wostschiff. Kaslow polkte etwas aus seiner knochigen Nase und sein Blick wanderte zur Seite wie in sehnsuchtsvoller Freiheitssuche. Doch in Wirklichkeit suchte er gar nichts. Sie sagen, dass ich keine Frau habe, antwortete Kaslow, die erlittene Kränkung mühsam überwindend. Und deshalb, sagen Sie, liebe ich mich selbst nachts unter der Decke. Davon ist mein Körper tagsüber so hohl, dass er zu nichts zu gebrauchen ist. Sie sind eben, wie man so sagt, allwissend. Wostschew begann wieder im monotonen Lehm zu wühlen, und er sah, dass noch viel Lehm und das gesamte Erdreich übrig blieben. Lange musste das Leben eines Menschen währen, wenn er durch Selbstverleugnung und schwere Arbeit diese fest hingelagerte Welt bezwingen wollte, die in ihrem Dunkel die Wahrheit allen Seins verborgen hielt. Es war wohl leichter, den Lebenssinn im Kopfe zu suchen. Dort ließ er sich unter Umständen durch Nachdenken erraten. Vielleicht auch konnte man im leidvollen Strom der Gefühle zufällig auf ihn stoßen. Savronow, sagte Wostschew, als er seine Ausdauer versiegen spürte, ich möchte doch lieber grübeln, ohne zu arbeiten. Die ganze Welt kann man sowieso nicht bis zum untersten Boden ausschachten. Und was kommt dabei heraus? Antwortete Savronow, ohne sich von der Arbeit ablenken zu lassen. Du verlierst bloß den Sinn für den Daseinsstoff, wirst zu einem Kaslow, hast an dir selbst genug, wie ein Tier. Hör auf zu stöhnen, Unglücksmensch, rief Tschiklin von weiter vorn. Guck dir doch andere an und lebe, wenn du schon mal geboren bist. Wostschew sah sich die anderen Menschen an, und er beschloss, irgendwie zu leben, da auch sie alles erduldeten und lebten. Er hatte den gleichen Ursprung wie sie und würde zu seiner Zeit unlösbar mit ihnen verbunden sterben. Kaslow, leg dich auf den Bauch, verschnauf erstmal, sagte Tschiklin. Hustet, seufzt, redet kein Wort, bläst Rübsal, so hebt man Gräber aus, aber keine Häuserfundamente. Doch Kaslow hielt wenig von fremdem Mitgefühl. Er selbst streichelte sich die hohle, morsche Brust verstohlen unterm Hemd, erst dann fuhr er fort, den zähen Boden auszustechen. Er glaubte noch immer, dass ein neues Leben anbräche, sobald die gewaltigen Häuser stünden, und er fürchtete, nicht aufgenommen zu werden, falls er dort als bejammernswertes, arbeitsunfähiges Element erschiene. Nur ein Umstand gab Kaslow jeden Morgen Anlass zu bedenken. Sein Herz hatte Mühe mit dem Schlagen, gleichwohl hoffte er, die Zukunft zu erleben, und wäre sein Restherz auch noch so klein. Allerdings machte es die schwache Brust erforderlich, dass er die Arbeit von Zeit zu Zeit unterbrach, seine Knochen streichelte und sich Mut zum Durchhalten zuflüsterte. Die Mittagszeit war längst vorüber, das Arbeitsamt aber schickte keine Erdarbeiter. Der Grasschnitter von heute Nacht hatte sich ausgeschlafen, Kartoffeln gekocht, Eier dazugegeben, Fett darüber gegossen, Brei von gestern untergemengt, das Ganze luxuriös mit Dill bestreut. Nun brachte er die gemischte Kost im Kochkessel zur Baugrube, damit das Artel seine verbrauchten Kräfte auffrischen konnte. Sie aßen schweigend, frei von Hast und Gier, da sie Speise und Trank keinen Wert beimaßen, so als schöpfe der Mensch seine Arbeitskraft allein aus dem Bewusstsein. Der Ingenieur kam auf seinem täglichen Rundgang, bei dem er die verschiedenen unerlässlichen Installationen inspizierte, zur Baugrube. Abseits stehend wartete er, bis die Leute den Kochkessel leer gegessen hatten. Dann sagte er, »Montag kommen noch 40 Mann. Heute ist Sonnabend. Sie sollten Schluss machen.« »Aber wieso denn?« sagte Tschiklin. »Wir schachten noch einen Kubikmeter aus oder anderthalb Vorher machen wir nicht Schluss.« »Machen Sie trotzdem Schluss«, widersprach der Bauleiter. »Sie arbeiten schon über 6 Stunden und es gibt ein Gesetz.« »Dies Gesetz gilt nur für müde Elemente«, widersetzte sich Chiklin. »Ich habe noch Kraft übrig bis zum Schlafengehen. Wie denken die anderen darüber?«, fragte er an alle gewandt. »Bis zum Abend ist es noch lange hin«, stellte Safronow fest. »Wozu das Leben vergeuden? Lieber sollten wir noch was schaffen. Wir sind doch nicht wie die Tiere. Wir leben für den Enthusiasmus.« »Vielleicht kommt ganz unten in der Natur irgendwas zum Vorschein«, sagte Wostschew. »Kann sein«, sagte einer der Arbeiter. Der Ingenieur nickte, er fürchtete sich vor der inhaltsleeren Zeit bei sich zu Hause. Er verstand es nicht, in Einsamkeit zu leben. »Na gut, dann zeichne ich auch noch ein bisschen und rechne die Pfeilerverankerung nochmal durch.« »Ja, geh nur, zeichne und rechne«, stimmte Chiklin zu. »Hier ist nur aufgewühlte Erde und es sieht trostlos aus. Wenn wir mit allem fertig sind, bestimmen wir, wie das Leben sein soll, und ruhen uns aus.« Der Bauleiter ging langsam davon. Er dachte an seine Kindheit, an vorfestliche Tage, als das Dienstmädchen die Fußböden scheuerte und die Mutter die Wohnzimmer schmückte, während draußen unbehaglich der Regen niederging. Er, das Kind, wusste an solchen Tagen nichts mit sich anzufangen. Ihm war melancholisch und grüblerisch zumute. Auch jetzt verschlechterte sich das Wetter. Finstere Wolken breiteten sich kriechend über die Ebene und in ganz Russland war man dabei, die Fußböden für das Fest des Sozialismus zu scheuern. Zum Genießen bestand einstweilen keine Veranlassung. Da war es schon besser, an die Arbeit zu gehen, die Gedanken zu sammeln und an den Details des Zukunftshauses weiterzuzeichnen. Bei Kaslow bewirkte das Sättigungsgefühl Hochstimmung und ihm wuchsen neue Verstandeskräfte zu. »Ihr seid, wie man so sagt, die Herren der Welt, aber fressen tut ihr auch ganz gern«, meinte er. »Ein Eigentümer wäre mit seinem Haus längst fertig, aber ihr werdet mal auf freiem Felde sterben.« »Kaslow, du bist ein Vieh«, stellte Safronow fest. »Das Proletariat und das Haus sind dir egal. Du willst dich bloß an deinem eigenen Körper vergnügen.« »Na und? Hat mich denn jemand lieb gehabt? Ein einziges Mal? Immer hieß es, halte noch ein kleines bisschen aus, bis der greise Kapitalismus erledigt ist. Jetzt ist es aus mit ihm, und trotzdem liege ich allein unter meiner Bettdecke. Soll ich mich darüber freuen?« Wostschew, tief bewegt, glaubte in Kaslow eine verwandte Seele gefunden zu haben. »Du bist traurig, Genosse Kaslow«, sagte er, »aber das ist normal. Das kommt davon, dass unsere Klasse mit der ganzen Welt fühlt. Und das Glück ist ohnehin in weiter Ferne. Auf das Glück folgt immer gleich die Scham.« Wostschew und die anderen gingen wieder an die Arbeit. Noch stand die Sonne hoch am Himmel, doch der Gesang der Vögel in der lichtdurchfluteten Luft war Klage, nicht Jubel, denn sie mussten ständig den Raum nach Nahrung durchsuchen. Die Schwalben schossen im Tiefflug über die gekrümmten Rücken der grabenden Menschen hin, ihre Flügel schwiegen vor Ermattung, und unter Flaum und Federn stand ihnen der Schweiß der Qual. Seit der ersten Morgenröte waren sie fliegend unterwegs, schindeten sich ab, um Futter für Brut und Weibchen herbeizuschaffen. Wostschew hob einen Vogel auf, der mitten im Flug verendet und herabgestürzt war. Er war schweißgebadet, und als ihn Wostschew rupfte, um den Körper zu sehen, behielt er in seiner Hand ein schmächtiges, jammererregendes Geschöpf, das sich auf seine Weise zu Tode gearbeitet hatte. Von nun an schonte sich Wostschew nicht mehr, den zäh verbackenen Lehm zu tilgen. Hier sollte ein Haus stehen, in ihm würden die Menschen vor der Notdurft des Lebens Schutz finden und, aus den Fenstern gelehnt, den draußen vorübersegelnden Vögeln Futterbrocken zuwerfen. Chiklin, der weder Vögel noch Himmel wahrnahm und auch von Gedanken verschont blieb, zerwuchtete den Boden mit der schweren Brechstange, verausgabte rücksichtslos sein Fleisch und Blut an die Höhlung im Lehm. Gleichwohl empfand er seine Müdigkeit nicht als Qual, denn er war sicher, dass sich sein Körper im nächtlichen Schlaf wieder auffüllen würde. Kaslow war so erschöpft, dass er sich hinsetzen musste, um weiter mit der Spitzhacke auf das zutage tretende Kalkgestein einhauen zu können. Jegliches Gefühl für Zeit und Ort war ihm abhanden gekommen. Er schickte seine letzten Wärmevorräte in das auseinanderbrechende Gestein. Dieses erhitzte sich, während Kaslow langsam auskühlte. Nicht viel, und er wäre auf diese Weise unbemerkt dahingeschieden, mit ein paar Steinbrocken als armseliger Hinterlassenschaft für heranwachsende Zukunftsmenschen. Bei der Arbeit waren ihm die Hosenbeine nach oben gerutscht. Die bloße Haut umspannte zwei krumme, spitzkantige Schienbeine, die wie schartige Säbel aussahen. Beim Anblick dieser schutzlosen Knochen wurde Wostschew von einem nervösen Schmerzgefühl erfasst. Ihm war, als würden sie im nächsten Augenblick die dünne, spröde Haut durchschlitzen und ins Freie treten. Er befühlte seine eigenen Beine an der gleichen Knochenstelle und rief: »Feierabend! Ihr arbeitet euch kaputt! Und wenn ihr tot seid, wer bleibt da noch als Mensch übrig?« Keiner antwortete. Inzwischen war es Abend geworden. In der Ferne hob sich, Schlaf und Atemkühle verheißend, dunkelblau die Nacht, und wie die Trauer selbst stand die leblose Himmelshöhe über der Erde. Kaslow kämpfte noch immer mit dem Gestein, ohne den Blick zur Seite schweifen zu lassen, und in trostloser Pein schlug sein ausgedientes Herz. Der Baustellenleiter des proletarischen Gemeinschaftshauses trat aus seinem Zeichenbüro in die nächtliche Finsternis. Im Schlund der Baugrube war niemand mehr. Die Arbeiter schliefen, eine dicht gedrängte Körperzeile in der Baracke, und nur die nächtlich tiefgeschraubte Petroleumlampe schimmerte durch die Bretterritzen. Sie brannte für alle Eventualitäten und den Fall, dass jemand vor Durst erwachte. Ingenieur Pruszewski ging zur Baracke und sah durch ein Astloch. Der Wand am nächsten schlief Tschiklin. Einer seiner kraftgeschwellten Unterarme ruhte auf dem Bauch und sein ganzer Körper rauschte von der nährenden Tätigkeit des Schlafes. Kaslow schlief barfuß, sein Mund stand offen, in seiner Kehle gluckste es, als müsse sich die Atemluft ihren Weg durch dickflüssiges, dunkles Blut bahnen. Seinen halb offen stehenden Augen entquollen einzelne Tränen, im Traum oder aus einem unerfindlichen Kummer. Pruszewski wandte sich von der Bretterwand ab und verfiel in Nachdenken. In der Ferne sah er das elektrische Leuchten einer nächtlichen Fabrikbaustelle, doch er wusste, dass es dort nichts gab außer totem Baumaterial und erschöpften, denkunfähigen Menschen. Er hatte nun also das bisher einzige proletarische Gemeinschaftshaus projektiert, das an die Stelle der alten Stadt treten sollte, in der die Menschen noch immer auf alte Weise durch Höfe voneinander getrennt lebten. In einem Jahr würde das gesamte Proletariat die kleinkapitalistische Stadt verlassen und von dem neuen Monumentalgebäude Besitz ergreifen.